Die 20er Jahre, the golden 20s, wie es bei den Amerikanern heißt. Bei uns stellt sich fast immer sofort die Assoziation zu Berlin ein. Andere denken in erster Linie an die zentrale Rolle, die Paris in jener Zeit noch einmal gespielt hat. Die 20er Jahre, das ist Amerikas berühmte verlorene Generation. Das ist Fitzgerald und Gertrude Stein. Das ist der junge Faulkner und der junge Hemingway. Das ist Joyce und das ist der Aufbruch von Pound und Eliot. Das ist aber auch Brecht, Döblin, die erste starke Wirkung Kafkas. Das ist Kurt Weill, das ist Virginia Woolf und Aldous Huxley. Die einen haben gleichsam automatisch vor allem das Theater jener Zeit vor Augen. Reinhardt, Jessner, Piscator. Für die anderen sind die 20er Jahre ganz allgemein identisch mit dem Geist einer durch nichts begrenzten Liberalität. Aber seit ein paar Jahren sieht es so aus, als sei man der allzu üppigen Legenden, die sich um jene Jahre rankten, ein wenig überdrüssig geworden. Die Jugend insbesondere wurde misstrauisch. Sie hat die ältere Generation in Verdacht, dass sie ihre Erinnerungen vielleicht doch zu sehr vergolde, dass die 20er Jahre für sie eine Art Ancien Regime geworden sind. Das Thema, wie wir es uns hier heute gestellt haben, bezieht von vornherein gerade auch eine Art kritischer Position ein. Wir wollen nicht nur von der Legende der 20er Jahre sprechen, sondern auch von dem Ärgernis, das sich für viele mit dieser Legende verbindet. Doch zunächst einmal soll von der Realität dieser Zeit die Rede sein. Wir haben heute Lotte Lenya als Gast bei uns. Wir haben die Gelegenheit des Gastspiels von Frau Lenya in Frankfurt zu nutzen versucht und dachten uns, dass es aufschlussreich sein würde, über alle Theorien und alle Rückerinnerungen allgemeiner Art hinweg durch sie etwas von der Wirklichkeit dieser Zeit zu erfahren, aus ihrer Zusammenarbeit mit Kurt Weill, ihrem Mann, durch die Zusammenarbeit mit Brecht, durch die Freundschaft mit Georg Kaiser und, was für die breite Öffentlichkeit vielleicht am interessantesten ist, durch den Erfolg und den Ruhm der Dreigroschenoper, die sie entscheidend kreieren half. Frau Lenya, nun darf ich das Wort unmittelbar an Sie richten. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Und vielleicht macht es Ihnen Spaß, mit uns nun ganz konkret über oder zu dem Thema, das wir uns gestellt haben, zu plaudern. Wir, die in den 20er Jahren gelebt haben, waren uns ja gar nicht der 20er Jahre bewusst. Natürlich nicht. Wir haben getan, was wir dachten, was wir mussten. Und die Legende, wie immer, ist entstanden 30 Jahre danach. Tatsächlich erst 30 Jahre danach? Ja, also Teddy, du bist ja da ein Experte. Du wirst das vielleicht besser formulieren können wie ich. Ja, also ich glaube, dass der Begriff der 20er Jahre in diesem nachdrücklichen Sinn wirklich in Amerika entstanden ist. Es ist sehr bezeichnend, dass Frau Lenya in einem Interview, das sie neulich einem jungen Schriftsteller gegeben hat, unwillkürlich anstatt 20er Jahre die 20s gesagt hat. Dieser Begriff ist in Amerika geprägt worden und es ist vielleicht kein Zufall, dass er in Amerika entstanden ist. Es gehört ja wohl überhaupt zu den großen Problemen der gegenwärtigen amerikanischen Kultur, das Phänomen, das man mit Bilderlosigkeit bezeichnen kann. Dass also es fehlt an traditionellen Imagines, Fantasiebildern, die für die Menschen verbindlich sind. Und man hilft dem nun in Amerika mehr oder minder synthetisch nach, indem man eine Art Bilderwelt, eine Art Imagerie, wie man französisch sagen würde, schafft. Der ganze Wilde Westen, den es in dieser Weise ja nie gegeben hat, ist eine solche synthetische Bilderwelt und bis zu einem gewissen Grad sind also die 20er Jahre auch so etwas, also eine Welt, in der man, wie es in Mahagoni von Brecht und Weill heißt, alles dürfen darf. Nun, ich glaube, wir sollten wirklich versuchen, sowohl das daran zu bestimmen, was nun wirklich etwas Utopisches hat und etwas hat, was uns heute unendlich lockt und verpflichtend ist, von dem, was bloß eine solche synthetische Bilderwelt ist. Denn, möchte ich einmal gleich sagen, für umsonst hat man die Welt keine Welt, damals auch noch nicht gehabt. Und in Wirklichkeit war es schon genauso die Welt, die universale Tauschgesellschaft, mit der wir heute auch zu rechnen haben, aber doch mit sehr wesentlichen Unterschieden, von denen wir vielleicht sprechen können. Also diese Bilderwelt, von der du jetzt sprachst, Teddy, für uns, die wir in den 20er Jahren gelebt haben, dieselbe Faszination, die also für die Amerikaner die 20er Jahre von damals hatten, für uns, die wir in 20 Jahren hier gelebt haben, hatten genau dieselbe, also Neugierde. Wir haben nach Amerika gesehen, alle die Filme von Chaplin, die ganzen Sternberg-Filme, diese ganze amerikanische Welt war für uns genauso, hatte genau dieselbe Faszination, wie für die Amerikaner die Welt der 20er Jahre hatten. Es muss aber doch, Frau Lenja, noch etwas ganz Spezifisches dabei eine Rolle spielen. Ich begreife das, ich erinnere mich auch selbst, dass bestimmte Bilder, bestimmte künstlerischen Leistungen, bestimmte Vorgänge der amerikanischen Welt für uns fast so etwas Symbolisches bekamen, wie heute aus der Retrospektive allgemein für die Welt, die Ereignisse, die Vorgänge, der ganze Komplex der 20er Jahre sich uns darstellt. Aber warum sind die 20er Jahre so sehr zu einem Begriff geworden? Das ist die Frage, die uns interessiert. Und wenn Sie sagen, Sie haben es selbst natürlich nicht sich bewusst machen können, das ist klar. Aber Sie haben vielleicht beobachten können, wann es anfing, mit welchen Vokabeln es anfing, ein so dichtes, geschlossenes Erinnerungsbild zu werden, das fast etwas Vorbildliches und im Sinne unseres Themas verbunden mit dem Vorbildlichen auch etwas Ärgerliches bekommen hat. Dass eine ganze Schicht von jungen Menschen heute Anstoß daran nehmen, dass wir das Bild der 20er Jahre so sehr vergolden, vielleicht überhöhen. Das ist einfach das Generationserlebnis des Trotzes gegen das unabgebbare Eigentum der älteren Generation. Ich kann jetzt davon wirklich mit gutem Gewissen sprechen, weil ich habe jetzt zweimal die Erfahrung gemacht, einmal mit den 7 Todsünden, das zweite Mal in München mit meinem Münchner Konzert, wo das Haus also voll gefüllt war mit jungen Leuten, die teilweise die Sachen, die ich gesungen habe, schon von den Schallplatten kennen, aber ich habe auch Sachen gesungen, zum Beispiel den Gedicht über den Ersten Weltkrieg, die sie also mit derselben spontanen Begeisterung aufgenommen haben. Für mich war das fast eine Offenbarung, nicht? Aber ich verstehe es jetzt. Jetzt hören Sie nicht nur immer vom Hörensagen, jetzt sehen Sie also einen Repräsentanten dieser sogenannten 20 Jahre vor sich und Sie verstehen es und Gott sei Dank, Sie lieben es, nicht? Ja, ich glaube, Lenja, wir können doch ganz gut angeben, zunächst einmal, worin dieses Faszinierende für die jungen Menschen besteht. Nämlich darin, dass damals die Welt wirklich offen war. Es gibt einen amerikanischen Ausdruck, a wide open city, also eine weit offene Stadt, das heißt eine Stadt, in der sozusagen nichts verboten ist. Nun, für die jungen Menschen erscheint diese Welt als eine wide open world, als eine weit offene Welt. Und da ist etwas Richtiges dran. Es war noch nicht alles wie unter einer Decke. Es waren noch nicht alle Möglichkeiten vorgezeichnet, sondern es war noch die Möglichkeit zu allen erdenklichen Dingen und in allen erdenklichen Bereichen. Das hing nun wesentlich doch damit zusammen, dass damals die geistigen Bewegungen, von denen wir herkommen, auf irgendeine Weise noch mit der politischen Realität zusammengehängt haben. Es sah eben doch so aus, als ob die Herbeiführung einer wirklich befreiten Gesellschaft und die neue Kunst in einem eindeutigen und sinnvollen Zusammenhang stünden. Dieser Zusammenhang ist heute auseinandergeschnitten. Das heißt also auch, die Mächte, die behaupten, den Sozialismus gepachtet zu haben, mit anderen Worten also der Ostblock, die sind so starr, so despotisch, so fixiert, dass sie nicht nur von sich aus mit der modernen Kunst nichts zu tun haben wollen, auch die Fantasie der geistigen Menschen ist von der Möglichkeit der unmittelbaren politischen Realität eigentlich abgeschnitten. Jeder geistig Produzierende, wenn er im Ernst produziert und wenn er nicht einfach ein Knecht der bestehenden Mächte in irgendeinem Teil der Welt ist, der weiß, dass also durch den Geist und durch die Kunst unmittelbar die Welt zu verändern heute nicht möglich ist. Und das gibt allem dann so ein gewisses Moment von Ohnmacht, von Vergeblichkeit, dem gegenüber also damals diese Welt, in der das alles zwar dem Potenzial nach auch schon da war, aber doch noch nicht so entschieden war, wirklich so wie die Utopie, wie also das Reich der unbegrenzten Möglichkeiten erscheint. Ich glaube, das ist zunächst mal der ganz handgreifliche Grund für die Faszination, die von den 20er Jahren ausgeht. Ich glaube, daher, wenn ich das einwerfen darf, Herr Adorno, kommt allerdings auch ganz wesentlich das Misstrauen. Ein jüngerer Mensch heute kann es sich wohl theoretisch bildhaft machen, dass es einmal diese offene Welt gab, die Zeit, die mit großen Veränderungen charakterisiert war, mit dem Beginn großer Veränderungen, wo man voller Hoffnungen, vielleicht auch oft, wie wir wissen, Hoffnung, die mit viel Verzweiflung, mit viel Angst und mit viel Sorge beschattet war, aber doch von großen Hoffnungen getragen war, dass sie heute sagen, ja, aber wir sehen ja die Konsequenzen eures Optimismus, wir sehen die Konsequenzen eures großen Veränderungsimpulses. Was ist daraus geworden? Und daher können sie es nicht ganz glauben. Aber das widerspricht dem, was sie selbst erlebt haben. Und vielleicht erfahren wir heute das Merkwürdige, Frau Lenja, dass jüngere Menschen in der unmittelbaren Konfrontation mit einem Repräsentanten der Zeit, der von dieser Zeit einfach etwas mit sich trägt, nun plötzlich doch davon angerührt werden und ihre Skepsis über Bord werfen. Dr. Frisee, in diesem Falle bin ich ja nur der Ausführende. Die Faszination, die diese jungen Leute haben, das ist nicht mein Kredit. Ich glaube, das hängt sehr mit dem Werk zusammen. Das würde ich auch sagen. Ich möchte aber doch vielleicht noch eine Kleinigkeit auf das sagen, was Herr Dr. Frisee gesagt hat, weil das doch in ein sehr ernstes Problem führt. Natürlich ist das Potenzial, das damals noch da war, verwirtschaftet worden und die Hoffnungen der Menschheit sind aufs Grausamste enttäuscht und manchmal will es ja scheinen, als ob die Menschheit überhaupt ihre Stunde verpasst hätte. Aber daraus, dass das so ist, darf man ja nicht folgern, dass es damals nicht auch anders hätte gehen können. Wir können ja nicht in dem Sinn Hegelianer sein, dass wir sagen, dass nur das Wirkliche vernünftig ist und dass über die Möglichkeit nur die Wirklichkeit entscheidet. Es hätte ja wirklich auch anders gehen können und daraus, dass es dann in der Realität anders gegangen ist, darf man nicht ein Verdikt über die Situation ableiten, in der es doch wirklich offen war. Ich glaube auch dieses Glück, das bei allem Leiden und allem Unglück darin besteht, jetzt kann auch alles werden, wir fangen gewissermaßen an. Das können die jungen Menschen heute sich sehr schwer auch nur in der Fantasie mehr vorstellen, weil sie schon so gut angepasst an die Wirklichkeit sind, dass sie eigentlich eine Wirklichkeit, die anders wäre als die, die es nun einmal gibt, sich eigentlich schon gar nicht mehr vorstellen können und nicht mal mehr vorstellen wollen. Außerdem Menschen, die damals produktiv waren, wie Musiker, Maler und alles, sie haben genauso einen Weg gesucht, die Welt zu verbessern, dass es ihnen nicht geglückt ist. Dafür kann man sie doch nicht verantwortlich machen. Sie haben es versucht, nicht? Aber nun eine Frage, warum faszinieren uns und auch die jüngeren Menschen mit einem, manchmal mit einem Widerstand, mit einem Vorbehalt, warum faszinieren uns die 20er Jahre so? Ist es vielleicht doch ein Grab der betrogenen Hoffnungen? Oder ist es, dass man einem Traum nachhängt? Ja, ich würde einfach sagen, weil die Anpassung der Menschen an diese geschlossene Welt, Gott sei Dank, doch noch nicht so ganz gelungen ist wie in der Brave New World von Huxley, sondern weil die Menschen doch noch fühlen, wenn sie es auch sich selber und anderen gar nicht gern zugeben, dass es noch etwas anderes geben könnte. Ich glaube, man muss dabei überhaupt gar nicht so eng nur an die Politik denken. denken. Wir werden darauf vielleicht später noch ein bisschen kommen. Es spielt hier eine entscheidende Rolle, glaube ich, die erotische Sphäre. Damals, in den 20er Jahren, gab es also noch die Familie mit ihrer Autorität und mit all dem, wogegen die jungen Menschen rebelliert haben. Dadurch hat ihnen die erotische Befreiung ein unbeschreibliches Maß an Glück gegeben und hat ihnen auch eine nicht nur die buchstäbliche, sondern auch eine darüber hinausgehende Fantasiebefriedigung gegeben, wie sie die Menschen heute ja nicht nur nicht mehr kennen, sondern beinahe ängstlich, wie wenn sie ihnen Boden untergraben würde, abweisen. Heute gibt es diese Mächte, gegen die die Jugend erotisch zu rebellieren hätte, ja eigentlich gar nicht mehr. Aber eben dadurch, dass es diesen Widerstand nicht mehr gibt, hat diese Sphäre etwas Traumloses, etwas Glückloses bekommen, etwas, was also völlig realistisch ist und was dann beinahe bei sehr vielen jungen Menschen das Gegenteil hervorbringt, nämlich nicht mehr das Glück der Freiheit, sondern dass sie stattdessen sich vor der Freiheit, der sie selber psychologisch gar nicht ganz gewachsen sind, wie man das oft genannt hat, sich fürchten. Es gibt ja mehrere Bücher, die die Furcht vor der Freiheit behandeln und dass die Menschen eigentlich wieder unterkriechen möchten und wieder nach zu all dem tendieren, wogegen wir damals aufbegehrt haben, gleichzeitig aber doch fühlen, wie sehr das Glück gebunden ist und auch die Befreiung und die Entfaltung des Individuums selber mit eben jener Art der Emanzipation, die wir als junge Menschen damals erlebt haben. Und ich möchte beinahe glauben, dass diese Schicht, wie sie ja also gerade auch in den entscheidenden Produktionen von Brecht und Weil, also Dreigroschenoper oder Mahagoni, eine ganz entscheidende Rolle spielt, dass die sowohl für die Faszination entscheidend ist, wie andererseits auch ein Ärgernis ist, weil die Menschen genau vor dem, was sie sich heute nicht mehr erlauben, eine Art von Angst haben. Man kann sich heute wirklich den Duft, der in der Identifikation mit dieser Sphäre bestanden hat, den Zauber, den das gehabt hat, sehr schwer mehr vorstellen. Und dieser Zauber, wie es einfach in den Stoffen schon liegt, hing ja nun wirklich mit dem Verbot unmittelbar zusammen. Es war eine merkwürdige Mischung, von Anarchie, könnte man fast sagen, von Auflehnung und von Glück. Und im Augenblick, wo dieses anarchische, sich auflehnende Moment weg ist, da wird das dann einfach so eine Funktion. Und auch wenn man dann alles darf, scheinbar, verliert es etwas von dem Zauber. Es war darin schon wahrscheinlich wirklich in den 20er Jahren ein Glanz in der Welt. Und eine Möglichkeit des erotischen, aber zugleich auch über das physische hinausgehenden Glücks, von dem sich die Menschen heute wahrscheinlich nur schwer eine Vorstellung machen. Ja, ich glaube, man darf es aber auch nicht ohne den Gegensatz, der in der Zeit bestand, sehen. In den 20er Jahren steckte eben auch noch viel 19. Jahrhundert. Und das brachte die Effekte hervor, weil es diesen Kontrast gab. Das war etwas, genau, wogegen es sich aufzulehnen lohnte. Wogegen lohnt es sich heute aufzulehnen? Gegen Bürokratie. Das kann man mit Elan, mit Impuls nicht schaffen. Aber da waren ja Vorurteile, da waren sogenannte ideelle Werte, da waren Traditionen, da waren Konventionen mit einem starken ethischen Akzent, gegen die man anrannte und gegen die anzurennen es interessant war. Mit anderen Worten, Herr Dr. Frisee, damit sagen Sie, dass das heute alles wegfällt. Das erscheint den jungen Menschen heute romantisch. Sie betonen den Glanz, das ist sehr schön und es ist bestimmt etwas, was sich mitteilt und wo man sich sofort eine Zeit als Ganzes vorstellen kann. Aber sie setzt voraus, dass die Schatten vergessen sind, dass die Gegenbilder auch vergessen sind. Das ist gar kein Zweifel. Also man kommt da in sehr abgründige Spekulationen, nämlich wie weit nicht überhaupt das Glück eigentlich daran gebunden ist, dass es Verbote gibt, gegen die man rebellieren kann. Nur darf man um dessen Willen nicht die Verbote künstlich etwa wieder aufrichten und zu perpetuieren suchen. Ich glaube, Sie haben da einen ganz richtigen Zusammenhang. Was würden Sie nun sagen, Frau Lenja, wenn Sie jemand fragt, ja, was ist nun das wirklich Positive an den 20er Jahren? Wenn Sie einem Gymnasiasten, einer Primanerin oder einer Studentin sagen müssten, ja, hier sehe ich die Akzente, auf die es ankommt. Hier sind die Gewinne der 20er Jahre. Ich glaube, da könnte ich Ihnen wahrscheinlich sehr rasch von mir aus antworten, dass ich das große Glück gehabt habe, in einer Zeit zu leben, in Berlin, wo Stravinsky, Janek, Hindemith, Weil, die größten Dirigenten gelebt haben, die größten Schauspieler gelebt haben, Sänger, Maler, George Gross. Von 1927 bis 1933, diese 6 Jahre waren also so voll gefüllt mit Dingen, die es heute nicht gibt. Damals konnten sie innerhalb einer Woche, also von den Franzosen zu den Griechen, also dann haben sie einen Querschnitt innerhalb einer Woche, dass er keinen Platzregen mehr abwaschen kann, nicht? Das würde ich sagen, das ist das Positive dieser Zeit. Für mich, dass ich da in dieser Zeit gelebt habe, finde ich ein großes Glück. Ein Reichtum, den es jetzt, also heute, glaube ich, nicht gibt. Oder gibt es ihn? Ich würde sagen, es gibt ganz einfach doch einen ganzen Vorrat von bedeutenden überlebenden Werken aus dieser Zeit, die an Kraft und Frische das meiste übertreffen, was danach produziert worden ist. Und es gibt noch etwas Seltsames und etwas leise Unheimliches, dass nämlich eine ganze Reihe bedeutender Künstler aus dieser Zeit dann in ihrer Produktion danach doch nicht mehr die Gewalt und die Frische erreicht haben, die sie in dieser Zeit selbst hatten. Es ist eben, wenn ich noch einmal den Namen Hegels nennen darf, wirklich ein bisschen so, dass auch die Qualität der Kunstwerke ein bisschen davon abhängt, ob der Weltgeist mit ihnen ist. Damals war es eben wirklich auch in der Kunst so, als ob der Geist der Geschichte, der geschichtlichen Gesamtbewegung auch die Kunstwerke tragen würde. Und dieser Hauch, der ist in den großen Werken von Schönberg, in den genialsten Stücken, die es von Stravinsky gibt, in der Dichtung von Kafka, von Joyce, eben doch viel stärker zu fühlen als dann in einer Periode, die mit dem heraufkommenden Totalitären beide Spielarten zusammenhängt und wo man also das Gefühl hatte, dass der Geist der Kunst, der objektive Geist von dem Geist der Weltgeschichte eigentlich verlassen gewesen ist. Herr Adorno, ich denke, es ist einfach eine Frage der gegenseitigen Entzündung. Eine Potenz, die Neuland zu entdecken half, entzündete andere potenzielle Kräfte, auch auf die Suche nach Neuland zu gehen. Und das ist wohl auch das, was wir heute, wenn Sie von Weltgeist sprechen, meinen. Diese Fruchtbarkeit, der allgemeine Aufbruch und der Reichtum an Impulsen. Allerdings meine ich, an der Stelle, Herr Frisé, sollten wir nun wirklich vor einer Romantisierung uns hüten. Das ist doch wieder auch zu sagen, damit man nun wirklich nicht in die Legendenbildung verfällt. Eine Massenbasis hat diese Kunst und diese geistige Bewegung auch damals nicht gehabt. Sonst hätte es nämlich auch unter anderem den Herrn Hitler nicht gegeben, wenn sie das gehabt hätte, sondern es hat sich diese geistige Bewegung, die heute so aussieht, als ob sie der Geist der Zeit überhaupt gewesen wäre, doch in einem relativ schmalen Kreis abgespielt und die große Masse des Publikums hat sich gegenüber den Produkten des Expressionismus und dann der revolutionären Sachlichkeit etwa von Brecht und diesen Dingen gegenüber genauso spröde und ablehnend verhalten wie heute gegenüber der seriellen Musik oder gegenüber dem Taschismus. Ich habe hier eine Frage an Sie, Frau Lenja, zu dem, was Professor Adorno jetzt sagte. Ich glaube, in den 20er Jahren gab es noch den richtigen Schock auf ein avantgardistisches künstlerisches Ereignis, auf den Beweis für die Experimentierlust oder auf das Experiment als solches. Aber heute, glaube ich, gibt es den Schock nicht, sondern man nimmt auch das als Gegebenheit hin und setzt sich gar nicht so für oder wider damit auseinander. Aber was ist da, mit was sich junge Menschen, sagen wir begabte junge Menschen, befassen können? Gegen was können sie rebellieren? Das Einzige, was sie rebellieren können, ist Politik. Das Einzige, wo sie angreifen können. Ich sehe gar nichts anderes. Lenja, ich würde nicht sagen, dass es nichts gibt, wogegen sie rebellieren konnten. Es gibt unendlich viel oder noch mehr in der Welt, wogegen zu rebellieren wäre als damals. Nur mit einem Unterschied. Die Rebellion hat durch die unbeschreibliche Verfestigung aller Art von gesellschaftlicher Organisation und Macht heute etwas Hoffnungsloses. Die Menschen können deshalb schlecht rebellieren, weil sie in ihrer Rebellion selber eigentlich keine reale gesellschaftliche Macht mehr hinter sich fühlen, sondern weil sie das Gefühl haben, dass wenn sie rebellieren, dass sie dann eben wirklich, wenn das mit der Rebellion ernst wäre, zum Untergang verdammt sind. Ich glaube, das ist viel mehr der Unterschied, als dass es nichts gäbe, wogegen zu rebellieren ist. Die Menschen fühlen sich gar nicht wohl in der Welt. Nur haben sie das Gefühl, was kann ich machen? Ich wäre sehr neugierig, gegen was zum Beispiel ein Mann, eine Begabung wie Brecht, heute, sagen wir ein junger Brecht von heute, gegen was würde dieser junge, so geniale junge Mann rebellieren? Das ist eine Begabungsfrage. Da gibt es schon also wirklich gegen die Erstarrung, gegen die Verhärtung der Welt in ihren Institutionen, wo es zwar den Menschen materiell einigermaßen gut geht, wo aber zugleich eigentlich kein Mensch der Herr seines eigenen Schicksals ist, sondern wo wir alle mehr oder minder Funktionen einer uns undurchsichtigen Apparatur geworden sind. Also wenn man sich etwa die Lyrik eines so hochbegabten jungen Lyrikers wie Enzensberger ansieht, um diesen Namen einmal hier zu nennen, da kann man schon ganz gut sehen, wo hier die Angriffspunkte liegen, in einer völlig anderen Weise gegenüber der Art von Rebellion, wie sie der Brecht vertreten hat und vor allem ohne, dass dabei nur noch das Gefühl wäre, dass irgendwelche welthistorischen Bataillone nun hinter dieser Rebellion stünden und sie tragen würden, sondern es hat so etwas dann wirklich von einem versinkenden Ruf in der Nacht, aber trotzdem doch auch mit dem Charakter der sehr nachdrücklichen Kritik an dieser Verdinglichung, an dieser Verhärtung der Welt. Da sind wir wieder bei dem Thema, Herr Adorno. Brecht hatte ein Gegenbild in sich. Ja. Ein junger Lyriker wie Enzensberger kann Kritik üben, kann rebellieren. Aber wo soll er das Gegenbild hernehmen? Nun, das ist ein weites Feld. Noch etwas zu Ihrem speziellen Erfahrungsgebiet, Frau Lenja. Ich glaube, die darstellende Kunst in ihrer Macht in den 20er Jahren ist natürlich auch basiert einfach auf einer ganz anderen Situation gegenüber der von uns heute. Die Kommunikationsmittel, die sich in den Dienst auch der darstellenden Kunst doch stellen oder in Dienst genommen werden, schließen vielfach heute schon die unmittelbare Reaktion oder das Sicht- oder Hörbarwert der unmittelbaren Reaktion aus. Der Film begann in den 20er Jahren. Er ist jetzt zum Teil abgelöst durch das Fernsehen. Im Filmtheater sitzt noch eine Menge, die sich sogar im Missfallen oder in Begeisterung entladen kann. Beim Fernsehen ist das nicht mehr möglich. Man sitzt in seiner privaten Kammer und reagiert sich persönlich ab in einem Zornesausbruch oder in einem Lächeln oder in einer sonst deutlichen Zustimmung, aber sie teilt sich gar nicht mit. Ja, aber Fernseh allein, das schließt ja nicht aus, dass sie noch immer ins Theater gehen können und sich öffentlich auch erlaubt sind, zu sagen, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Aber würde ein auf direkte Wirkung und auf Folgeerscheinung drängender Dramatiker wie Brecht nicht heute sich überlegen, ob er nicht die Wirkung auch in einem anderen Medium sucht als nur auf der Bühne? Er würde wahrscheinlich experimentieren innerhalb Fernsehen, natürlich würde er. Ja, ich meine das nämlich, auf der Bühne werden doch heute selten noch, gar nicht zu vergleichen mit den 20er Jahren, Entscheidungen postuliert, Angriffe vorgetragen. Sondern es ist doch, wollen doch ehrlich sein, ein sehr, oft sehr sublimes Theater, ein poetisches Theater. Man spricht davon, dass der Film und das Fernsehen der Bühne die Last der Unterhaltung abnehmen vielfältig. Aber sie lassen der Bühne nicht allein die Pflicht der Entscheidung. Ja, dieses Problem, Brecht, das ist sehr interessant. Ich erinnere mich, dass es eine Kontroverse gab, die war allerdings schon zu Anfang der 30er Jahre, zwischen unserem verstorbenen Freund Benjamin und Brecht, die um den Film kreiste, und dass in dieser Kontroverse Benjamin in der Arbeit über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, die wir damals in der Zeitschrift für Sozialforschung abgedruckt haben, gegen Brecht vertreten hat, dass eigentlich der Film das heute fällige Medium sei. Und nun ist es sehr interessant, dass Brecht an dieser Stelle ja sehr konservativ gewesen ist und mit Hauen und Stechen gegen Benjamin das traditionelle Theater eigentlich gegen den Film verteidigt hat, weil im Grunde er seiner Generation und seinem Ursprung nach doch zu diesem Medium schon gar nicht mehr diesen privaten Zugang eigentlich gehabt hat. Ich glaube, das hat einen anderen Grund. Er wusste ganz genau, dass im Film es nicht von ihm allein abhing. Das ist ein Element, das er nicht allein kontrollieren konnte. Brecht im Theater wusste ganz genau, wenn er da saß, da konnte nichts mehr passieren. Es kam genauso heraus, wie er sich's gedacht hatte. Film hat ganz andere Gesetze. Er konnte nur ein Teil eines Kunstwerkes sein, wenn es eines geworden wäre, nehmen wir an, im besten Falle. Wenn ich eine Sekunde doch noch einmal auf unser Gespräch von vorher über die Massenbasis kommen darf. Es gab noch ein Moment in den 20er Jahren, das man vielleicht vergisst und das man nennen soll, um die Dinge genügend zu differenzieren. Du, Lenja, hast vorhin von Chaplin gesprochen. Zwischen dem Chaplin und der Dreigroschenoper gibt es eine wirkliche Gemeinsamkeit. Es waren nämlich das ja bis heute eigentlich die letzten Erscheinungen, in denen Kunstwerke von durchaus avantgardistischem, also nicht an den offiziellen Geschmack sich anpassendem Wesen, trotzdem eine sehr große Publikumswirkung erzielt haben. Und etwas von der Utopie der 20er Jahre liegt sicher darin, dass das eben doch als eine Zeit erscheint, in der auch das opponierende Kunstwerk noch in der Gesellschaft wie Chaplin, wie Brecht und Weil, wie diese Dinge zu zünden vermag. Während heute zwar die allerextremsten Dinge, das mag also das Exponierteste von Beckett oder von Ionesco oder sonst was sein, irgendwie geduldet und auch gefressen werden, aber doch konsequenzlos bleiben. Es wird dann also alles gewissermaßen drittes Programm. Ja, ich glaube, man hat in den 20er Jahren einfach die Notwendigkeit zum Experiment. Und die erscheint mir heute nicht immer gegeben. Ich glaube, das Experiment wird vielfach versucht, aus der Erinnerung an die Möglichkeit des Experiments in den 20er Jahren eben, in einer zurückliegenden Zeit. Das Fazit aber, wir kommen langsam darauf hin, wäre nicht so sehr erfreulich für uns. Das Fazit wäre, dass wir vielleicht die 20er Jahre, ob wir es nun bejahen, ob wir es nur mit Misstrauen zur Kenntnis nehmen, dass sie tatsächlich aber so glorifiziert wären und so ereignisreich und erinnerungswürdig erscheinen, bestätigt, dass wir mit unserer Zeit, mit dem, was wir tun, nicht so recht zufrieden sind. Denn ich glaube, eine Zeit, die mit sich selbst im Positiven stark beschäftigt ist, kommt gar nicht dazu, sich an eine andere, eine Generation zurückliegende, sehr produktive Zeit so vehement zu erinnern, wie wir das doch praktisch immer tun. Ja, darauf möchte ich doch einiges sagen. Auf der einen Seite muss man ja zunächst einmal etwas ganz Schlichtes aussprechen, nämlich dass die Errungenschaften dieser Zeit durch die Ära des Faschismus und des Krieges und alles, was dazwischen liegt, abgeschnitten worden ist und dass die Menschheit unterdessen überschwemmt worden ist mit geistigen Gebilden des allererbärmlichsten Ranges, der allererbärmlichsten Qualität. Und dass dem gegenüber nun wirklich die 20er Jahre zunächst die Bedeutung haben, ganz einfach, eines überhaupt erst wieder zu erringenden Maßstabs. Ich würde also sagen, man darf hinter dem Standard, den die avancierten geistigen Gebilde der 20er Jahre gesetzt haben, unter keinen Umständen zurückbleiben. Das ist verbindlich. Und darin liegt nun wirklich eine sehr große Aktualität. Andererseits bin ich aber insofern gar nicht so pessimistisch, als ich doch sagen würde, dass sehr viele der sogenannten Experimente der 20er Jahre ja noch gar nicht wirklich zu der vollen Konsequenz gediehen sind und dass man in sehr vielen Momenten heute doch, indem man an diese Dinge wieder anknüpft, zugleich auch darüber hinausgeht und dass es an Begabungen heute fehlt in irgendeinem Bereich, das halte ich nun wirklich für einen reinen Unsinn. Und ich glaube auch, Lenja, dass das auch sogar für die Reproduktion ebenfalls gilt, dass es heute große reproduzierende Musiker, wahrscheinlich, dass es heute auch sehr bedeutende Schauspieler gibt und dass die moderne Kunst eben doch heute, gerade dadurch, dass diese Hemmungen weggefallen sind, zwar die Gefahr hat, die innere Spannung zu verlieren, das ist die Gefahr, mit der alle Kunst heute zu rechnen hat, die Spannungslosigkeit, auf der anderen Seite aber dann doch in sich selber vielfach reiner und konsequenter durchgebildet werden kann, als das in den 20er Jahren der Fall gewesen ist. Richtig war es doch, würde ich sagen, 25, 26, 27 bis 33. Also das sind ja eine relativ kurze Zeit, dass es einem jetzt eben so ungeheuer vorkommt, was sich da in diesen Jahren abgespielt hat, was Sie gerade, Herr Dr. Frisee, angeschnitten haben, dadurch, dass es abgebrochen wurde, nicht? Ja, diese Spätwirkung, die nicht aufzuhalten war, die kommen musste und die eben erst nach 45 einsetzen konnte. Aber wie gesagt, ich meine, ist es nun doch dann ganz speziell ein deutsches Problem? Nein, das glaube ich nicht. Zunächst ist ja zu sagen, dass der Schatten des Faschismus über ganz Europa gefallen ist. Dass also die Erstarrung des Geistes, die der Faschismus bedeutet hat, doch auch in weitem Maß sich auf Frankreich, das eines der wichtigsten Länder war, sich erstreckt hat. Und was nun die berühmten 20er Jahre in Amerika anlangt, so ist es doch so, dass die Namen, gerade die Sie, Herr Frisee, zu Anfang genannt haben, also Fitzgerald, Gertrude Stein, Hemingway, um einige der wichtigsten zu nennen, ja alle sogenannte Expatriates gewesen sind. Das heißt also Elliot, also Leute, die von Amerika weggegangen sind und die zunächst einmal doch wesentlich in Paris oder in Europa an dieser Bewegung teilgehabt haben. Ich würde wirklich sagen, dass die Moderne in ihrer Breite dann erst nach dem Krieg überhaupt in Amerika eingesetzt hat, nachdem diese amerikanischen Avantgardisten dann in ihrer eigenen Heimat angefangen haben, in wirklich großem Stil zu wirken. Aber die Wurzeln des amerikanischen Avantgardismus, ich glaube, das kann man sagen, ohne den bedeutenden amerikanischen Künstlern zu nahe zu treten, die liegen allesamt in Europa. Insofern also würde ich schon sagen, handelt es sich bei dem Phänomen der 20er Jahre und der Wiederentdeckung der 20er Jahre und auch zugleich der Verfremdung der 20er Jahre doch um ein Weltphänomen. Herr Adorno, mir scheint noch ein Wort nötig zu dem Problem der Teamarbeit. Man könnte bei dem Begriff Teamarbeit nun leicht versucht sein, an Teamarbeit heute zu denken, die ganz anders motiviert ist. Das ist Rationalisierung der Kräfte, Sammlung der Kräfte, um gemeinsam einen Höchsteffekt zu erzielen. Ich glaube, dazu müsste uns Frau Lenja noch etwas sagen. Wie sah Teamarbeit, sie hat es ja nun erlebt mit Kurt Weil, mit Brecht, wie sah Teamarbeit in der Praxis aus? Dann nehmen wir einen Tag auf Teamarbeit in dem Atelier von Bert Brecht. Ja? Das fing also folgendermaßen an, dass wir uns trafen. Das heißt, da saß Elisabeth Hauptmann, jahrelange Mitarbeiterin von Bert Brecht, da war die Staffelei, die immer in Brechts Studio stand, wo Kaspar Neher stand mit seinen Zeichnungen, mit seinen Vorschlägen. Da saß Weil herum. Ich war dabei. Ein Mann namens Dudow, ich habe nie herausgefunden, wer er war einfach da. Es war ein Russe, nicht? Er war also da. Und das fing also so an, dass zunächst mal der Brecht rauchte. und immer sich die Augen rieb und sagt, ja, das Leben, nicht? Das war, so fing es mal an, nicht? Gefragt hat man ihn nicht, was er denn nun eigentlich damit meint. Und dann nehmen wir mal Mahagoni. Eine Szene, an die ich mich sehr, sehr genau erinnere, weil es mich betraf, eine Szene mit mir und dem Jimmy Mahoney. Das ist die Szene, wo die Jenny und mit dem Jimmy also sich kennenlernen. Hat zum Beispiel der Brecht gesagt, also Lenje, was sagt denn da nun so ein Mädchen, wenn sie also einen Mann trifft? Was würden Sie denn zum Beispiel ihn fragen? So, naja, also ich könnte ihn schon verschiedenes fragen, aber zum Beispiel würde er anfangen, wie willst du, dass ich meine Haare trage? Sagt er, ja, das ist schon, aber das ist schon sehr gut. Und dann nahm er also so einen Satz auf und dann kam ein anderer, kam so ein bisschen kompliziertere Stelle, kam dann, ob sie nun Wäsche unterm Rock trägt oder ohne Wäsche geht, nicht? Und solche Sachen, also das hat er gefragt und dann ein anderes, der vielleicht der Hauptmann, sagte dann irgendwas und da schrieb sie mit, schrieb der Brecht mit, der Näher machte da schon wieder eine kleine Zeichnung von dieser Szene und das war also Teamarbeit von damals. Teamarbeit im Schiffbauerdammtheater. Ich war da ein paar Mal bei den Proben nach 1955. Da war natürlich schon ein wesentlich anderes. In seinem späteren Theater hat jeder doch schon seine Funktion gehabt, schon ein bisschen mehr festgelegt. Und meine Zeit war das so frei und mit ungeheurem Spaß verbunden. Nicht? Später wurde es dann ein bisschen, jetzt ist ein bisschen schon rationalisierter auch ein bisschen zu tierischer Ernst dabei. Nicht? Damals hatten wir noch wirklich Spaß daran. Nicht? Du hast doch einmal erzählt, wie ihr zusammen, ich glaube, du und der Brecht und der Weil den Text von dem Bilbao-Song gedichtet habt, mit den Reimen. Ich habe es oft betont. Ja, also ich habe es oft betont, zum Beispiel eine Antwort, mich hat der nie geschont. Sowas dann fand er besonders schön. Ich weiß nicht, was er später machte, wie seine späteren Sachen zustande kamen. Aber ich glaube bestimmt nicht mit so viel Humor, also wie wir damals eben alle hatten. Das Gefühl, experimentell zu arbeiten, wurde das so von Ihnen empfunden und bewusst zum Ausdruck gebracht? Oder war es selbstverständlich? Das ist doch ein ganz erstaunliches Beispiel für das Experiment aus der Situation heraus. Ein improvisiertes Experiment. Sie kamen sich nicht als Experimentatoren dabei vor. Nein, zunächst ich mal schon gar nicht. Nicht? Ich habe gesagt, also was mir halt gerade in dem Moment einfiel. Er hat ja nicht alles genommen, was mir einfiel. Aber was er verwenden konnte, aber es hat er nicht nur von mir genommen. Es hat von allen, also der nun dazu kam, jeder, der etwas gesagt hat, was ihm gefiel, hat er verwendet. Ne? Der Brecht hat doch also immer das Kollektiv, die Kollektivarbeit, als etwas ungeheuer Politisches empfunden. In Wirklichkeit ist das gar nicht so schrecklich politisch gewesen, sondern war doch eine viel mehr, einerseits wirklich so von dem Spieltrieb und einer bestimmten Art von Freiheit und andererseits von der künstlerischen Gesinnung bestimmte Sache. Es hing irgendwie zusammen, das alles mit der Kritik an Richard Wagner und der Ablehnung von Wagner. Es hat sich so etwas abgezeichnet wie ein Gesamtkunstwerk, das aber nun das Wagnersche auf den Kopf gestellt hat, in dem nicht alle Elemente des Kunstwerks eine ungebrochene, unmittelbare Einheit gebildet haben, sondern das Gesamtkunstwerk als Montage. Also ein Gesamtkunstwerk durch die Sprünge und Risse, mit der gerade die verschiedenen Elemente unverbunden aneinandergestellt worden sind. Und die Produktivität dieses Kollektivs hat nun wirklich darin bestanden, dass jeder Mensch gleichsam unabhängig vom anderen aus seinem Medium heraus das beigebracht hat, was er beizubringen hatte, aber das dann doch aus gewissen, zum Teil gar nicht mal so ausgesprochenen Positionen ein einheitliches ergeben hat. Gerade was den Kurt Weill anlangt, so würde ich ja sagen, war seine spezifische Begabung, das eigentlich Großartige an ihm, etwas, was ich einmal die Begabung des Musikregisseurs oder Musikdramaturgen genannt habe. Er hat gar nicht so sehr so komponiert, wie man so sich einen Komponisten vorstellt, der nun da so sitzt und aus seiner Imagination heraus Stücke schreibt, sondern das Komponieren war bei ihm völlig eingeschmolzen in die dramaturgische Vorstellung, welchen Kontrast kann ich hier zum Wort setzen, was gehört hier auf die Bühne, was passt hier besonders aufs Theater. Vielleicht, wenn du gerade über diese Art von der Arbeit von Weil, also über den dramaturgischen Einsatz der Musik uns noch was erzählen konntest. Ja, aber das betrifft auch Brecht. Ja. Brecht hat genauso wie Weil sich untergeordnet, wenn der Weil also musikalisch etwas ausdrücken hat ihm der Brecht den Weg geebnet und hat ihm das dann genau das gegeben, was der Weil brauchte. Aber ich wollte noch etwas erzählen, zum Beispiel diese berühmte Moritat, der Haifisch der Szene, die entstand folgendermaßen. Da hat der Schauspieler, der es damals gesungen hat, Harald Paulsen, der den Mackie Messer gespielt hat, er sagt, ich komme da erst im Pferdestall, da gehen also zwei Szenen vorbei und ich bin überhaupt noch nicht auf der Bühne gewesen. Also er will über die Bühne gehen, und so, dass die Leute ihn von Anfang an gleich sehen. Und dann sagte der Brecht, na, jetzt müssen wir ihm halt was schreiben, damit er also über die Bühne gehen kann, nicht? Also was machen wir? Haben sich zusammengesetzt, so entstand die Moritat aus diesen vier Zeilen, und der Haifisch, der hat 10 und der trägt am Gesicht. Wenn der Harald Paulsen damals nicht also das gewollt hätte, dass ein Song über ihn, seinem ersten Auftritt vorangeht, wäre vielleicht die Moritat gar nicht entstanden. Also, ich erinnere mich auch noch an etwas über die Moritat, was für die Art dieser Arbeit sehr charakteristisch ist. Der Weil hatte irgendeinen Bekannten im Norden von Berlin, eine Firma, die Drehorgeln hergestellt hat. Und zu diesem Mann ist der Weil damals gegangen und hat sich ganz genau mit den Drehorgeln vertraut gemacht, um dann eine Musik schreiben zu können, die ganz stilgerecht und ganz konsequent drehorgelhaft eben ist. Das Montageprinzip steht auch darin, er hat also wirklich die nun einmal bestehende Drehorgeltechnik aufgegriffen, sie sich angeeignet und dann in dieses montierte Kunstwerk mit hereingebracht. Mir kommt ein Gedanke, Herr Adorno. Wenn man im Allgemeinen von den 20er Jahren und speziell von Berlin bei uns spricht und ans Theater dabei denkt, dann hat man vielfach in erster Linie oder nicht zuletzt, vorsichtig ausgedrückt, Reinhardt und sein Theater vor Augen. Und ich könnte mir kein größeres Kontrastbild denken, als dieses aufs Schlichte, auf die kleine Improvisation zurückgehende Experimentieren und das zur Perfektion drängende, aufwendige Ausstattungstheater, bei dem Reinhardt schließlich ankam. Also wir fanden, dass wir nun die Avantgardisten aller Zeiten waren, nicht in dem Schiffbauerdammtheater, gell? Also Reinhardt für uns war ja unmodern, nicht? Ja, alter Trotz, Tobak. Alter Tobak, trotzdem natürlich um diese Zeit Reinhardt wunderbares Theater gemacht hat. Aber für uns, die wir eben sehr jung und auch mit Brecht zusammensaßen, wir fanden also, wir sind also etwas ganz Besonderes, nicht? Ja, das ist aber schon sehr wichtig, was Sie da sagen. Ja. Ich kann Ihnen dazu auch noch eine Geschichte erzählen, die ich mit Brecht erlebt habe in der Emigration, schon gegen Ende des Krieges, wie der Ausgang des Krieges klar war. Und wir haben so gesprochen über die Frage der Rückkehr nach Deutschland, die für ihn wie für mich damals schon ganz außer Frage stand. Und ich stellte mir also das halb zerstörte und verarmte Land vor und sagte, man müsste in Deutschland so etwas wie ein Theater der Armut machen. Also ein Theater, bei dem man daraus, dass diese ganzen repräsentativen Mittel von Reinhardt, von denen Sie eben gesprochen haben, nicht mehr da sind, dass man daraus eine Tugend macht, ein Theater in einer Scheune aufschlägt und wirklich die Armut dazu verwendet, from the scratch, wie man in Amerika sagt, anzufangen und unter Verzicht auf alle illusionären Mittel Theater zu spielen, so wie es nach dem Ersten Krieg etwa ja auch Stravinsky mit der Histoire du Soldat gemacht hat. Und da überlegte sich der Brecht, das und sagte, ja, Theater der Armut ist ja ganz schön, aber wissen Sie, das ist verdammt kostspielig. Wir sehen die Vorstellung, dass in den 20er Jahren vielleicht alles zusammenstimmte, dass es ein Chor von sich gegenseitig fordern und gegenseitig akklamierenden Potenzen war, die wäre etwas illusorisch. gerade das Beispiel des Brecht-Weil-Teams und das Beispiel Reiners auf der anderen Seite exemplifiziert ja, wie sehr auch man selbst bei denen, die die 20er Jahre präsentierten, in einem für uns noch lebendigen Sinne, wie sehr dort die Intentionen auseinandergingen. Ja, darf ich vielleicht versuchen, noch auf einen Moment hinzuweisen, das doch sehr charakteristisch für diese Zeit ist und das nun auch wieder mit dem Ausgang unseres Gesprächs sehr zusammenhängt. Du hast erzählt, Lenja, und ich erinnere mich daran aus der Zeit selber sehr genau, welche Rolle du als Schauspielerin bei der Produktion dieser Werke gespielt hast. Nun, dass du das als Schauspielerin tun konntest, hängt damit zusammen, dass in dieser Zeit, jedenfalls in dem Berliner Klima, von dem wir hier reden, eigentlich das theatralische Werk gar nicht so sehr als ein Text betrachtet worden ist, sondern als Aufführung. Man hat nicht an einem Werk gearbeitet, extrem gesagt, sondern an einer Aufführung. Und das Werk war der Aufführung untergeordnet, vergleichbar dem Film, wo ja auch das Skript eigentlich Rohmaterial ist. Der wirkliche Text ist der fertige Streifen. Und dadurch bist du als Schauspielerin dabei zugleich auch zu einer selber Produzierenden geworden. Dieser Vorrang der Aufführung vor dem fixierten Werk, das hängt nun aber unmittelbar damit zusammen, dass man damals geglaubt hat, man kann politisch eingreifend vom Theater her unmittelbar etwas erreichen. Also hier kann man sehen, dass der Zusammenhang zwischen der Politik und dem Kunstwerk nicht so äußerlich ist, wie viele Menschen sich das heute vorstellen, sondern dass die Formen selber mit dem politischen Impuls zusammenhängen. Hätte nicht der Brecht damals also so geglaubt, dass man durchs Theater die Welt verändern kann, dann hätte er nicht alles so auf die Aufführung gestellt und dadurch wäre dann dieser labile, bewegliche Typus der Produktion nicht zustande gekommen, der wirklich in dieser Zeit gegenüber dem geronnenen Kunstwerk das ganz Neue und das auch heute noch so Erregende ist. Aber ich darf dazu zum Schluss noch etwas sagen. Wir haben davon gesprochen, dass diese Keime, diese Impulse der 20er Jahre unverloren sind. Wie wahr das ist, habe ich neulich in dem Gespräch mit einem der extremsten und exponiertesten und wenn man so will isoliertesten Komponisten unserer Zeit, nämlich mit Stockhausen, gemerkt, der mir erzählt hat, dass er zusammen mit einem Freund an einer Komposition arbeiten würde, die aufgrund ganz bestimmter theoretischer Vorstellungen, die er hat, gewissermaßen eine Kollektivarbeit von Zweien ist. Also eine ganz neue Sache, Kompositionen, die von mehreren Menschen gleichzeitig geschaffen werden. Daran kann man sehen, wie ein solcher Impuls, wie der Kollektivarbeit am Kunstwerk, wie er damals vorkam, ganz von selber, nur weil er in sich etwas, ich möchte sagen, etwas Fälliges hat, wie sich das heute auch bei ganz jungen Künstlern durchsetzt, die sicher gerade von dieser Seite der Produktion, wie sie um das Schiffbauer Dammtheater zentriert war, kaum mehr eigentlich eine Ahnung haben. Und wenn ich vorhin von der Verbindlichkeit der 20er Jahre gesprochen habe, dann habe ich damit eigentlich gemeint, dass darin Urbilder, Archetypen gesetzt sind für alle möglichen ästhetischen Fragen und theoretischen Fragen und Verhaltensweisen, die heute eigentlich erst dann auch ganz